Abschnitt 23 aus Auf Schneeschuhen durch Grönland, Band 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Kapitel 10 – Historische Übersicht über frühere Versuche, den Eisgürtel auf Grönlands Ostküste zu durchdringen, etc. Teil 2. Danell hatte ohne jeglichen Grund das Herjolfsnest der Alten, das in der Nähe von Österbügden liegen sollte, an die Ostküste verlegt. Dies hat, verbunden mit dem Umstande, dass man die Nachkommen der alten Norweger an der Westküste noch nicht gefunden hatte, Theodor Thorlacius dazu verleitet, auf seiner Karte über Grönland, in Klammern aus den Jahren 1668 oder 1669, Österbygden an die Ostküste von Grönland zu verlegen, und dadurch war man für lange Zeiten in Bezug auf die Lage irregeführt worden. Es handelte sich daher für die Expeditionen, die an der Ostküste zu landen versuchten, nicht allein darum, Grönland zu erreichen, sondern auch Österbygden zu finden. Im Anfang des 18. Jahrhunderts, in Klammern 1721, kam bekanntlich der Norweger Hans Egede nach Grönland. Er gründete dort eine Kolonie und später wurden dort mehrere gegründet. Egedes Hauptzweck war es gewesen, den Nachkommen der alten Norweger das Licht des Christentums zu bringen, aber auch er konnte keine solche finden. Er war indessen fest davon überzeugt, dass es deren an der Ostküste geben müsse. Aus einem vom 29. August 1724 datierten Bericht ersieht man, dass die Kompanie in Bergen, die Egede aussandte, einem seiner Schiffe, in Klammern dem Hacker Ecte Sophia, Kapitän Hans Verester, den Befehl gegeben hatte, Zitat, die östliche Seite des Landes Grönland aufzusuchen und zu rekognoszieren, da es aber überall vom 66,5 Grad bis zum 60. Grad mit Eis bedeckt gewesen ist, so ist auch dieser Plan nicht so glücklich ausgefallen, wie man es gerne gesehen und gewünscht hätte. Zitat Ende. Fußnote. Gedruckt in den Mitteilungen über Grönland, Band 9, Kopenhagen, 1889, Seite 28 bis 29. Ende der Fußnote. Am 12. Mai erreichte das Schiff die Küste Grönlands und scheint 3 Monate lang dem Eise entlang zwischen dem 66. Grad 30 Minuten nördlicher Breite und dem 60. Grad 28 Minuten nördlicher Breite gekreuzt zu haben, in einer Entfernung von der Küste, welche, Zitat, bisweilen 5, 10, 15, 20 und 25 Meilen betrug, Zitat Ende, und, Zitat, ohne einen Annäherungspunkt oder einen Zugang gefunden zu haben, Zitat Ende. Es scheint, als habe man nun für längere Zeit den Mut verloren, ein Landen an der Ostküste von der Seeseite aus zu versuchen. Erst im Jahre 1786 wurde auf Veranlassung des Bischofs Paul Egede, Hans Egedes Sohn, eine neue Expedition von 2 Schiffen ausgesandt, um Österbygden wiederzufinden. Die Expedition wurde unter der Leitung des Kapitänleutnants Paul de Löwenörn gestellt. Am 3. Juli bekam sie zwischen dem 65. Grad und dem 66. Grad nördlicher Breite ein hohes, bergiges Land in Sicht, in Klammern nördlich von Kap Dan, das sie den ganzen Tag und den folgenden Morgen sahen. Da scheint Löwenörn indessen durch das Treibeis abgeschreckt zu sein. Wenigstens entfernte er sich wieder von, Zitat, Grönlands eisumgürteter Ostküste, Zitat Ende, um einige Tage später nach Island zurückzukehren, wo er längere Zeit im Dürafjord vor Anker lag. Dies war das einzige Mal, dass er das Land in Sicht bekam. Am 23. Juli ging er freilich abermals aus, um einen Versuch zu machen. Da er aber schon am folgenden Tage auf Treibeis stieß, scheint er die Hoffnung sehr schnell aufgegeben zu haben. Kurz darauf kehrte er mit seinem größten Schiff nach Dänemark zurück. Obwohl dies ein früherer Walfischfänger war und also ausschließlich für die Fahrt im Eismeer erbaut, sah er weniger von der Ostküste als die meisten seiner Vorgänger. Eine besondere Vorliebe für das Treibeis scheint er hiernach nicht gehabt zu haben. Es mag zu seiner Entschuldigung dienen, dass er als Marineoffizier keine Erfahrung in der Eismeerschifffahrt hatte. Als er nach Hause reiste, hinterließ er sein kleineres Fahrzeug, die Yacht »Die Nye Preuve«, unter dem Kommando von Sekundärleutnant Christian Thaestrup Egede, in Klammern einem Sohn des Bischof Paul Egede, damit dieser weitere Versuche zur Auffindung von Österbygden machen könne. Als Nächstkommandierender wurde auf seinen speziellen Wunsch der Sekundärleutnant C.A. Rothe angestellt. Was Löwenhorn an Mut und Unternehmungsgeist fehlte, scheint Egede in umso höherem Maße besessen zu haben. Und mit der ganzen Begeisterung seiner Jugend setzte er alles daran, um den Traum seines Vaters, die Wiederentdeckung von Österbügden, zu verwirklichen. Schon am 8. August, am selben Tage, an dem Löwenhorn heimsegelte, stach er mit seiner kleinen Yacht in See, um noch in diesem Jahr einen ernsten Versuch zur Erreichung der Küste zu machen. Am 16. August bekamen sie das Land, in Klammern wahrscheinlich nördlich von Kap Dan, in Sicht, konnten aber infolge des Eises, das sich 7 Meilen von der Küste erstreckte, nicht landen. Am 20. August kamen sie weiter südlich, vor der Mündung eines 1 Meile breiten Fjordes, zweifelsohne des Hermilik-Fjordes, dem Lande bis auf 2,5 Meilen nahe. Aber auch hier hemmte das Eis ihr Vordringen. Eine Reihe von Stürmen, die sie schließlich zwangen, sich nach Island zurückzuziehen, verhinderte sie späterhin, in diesem Jahr dem Lande näher zu kommen. Im Jahre 1787 machten Egede und Rothe nicht weniger als 6 Versuche, von Island aus die Ostküste Grönlands zu erreichen. Aber obwohl ihnen in diesem Jahr noch ein Fahrzeug, ein 2. Hacker, von Kopenhagen nachgesandt wurde, gelang es ihnen nur 1 Mal, Land in sich zu bekommen. Dies geschah am 17. und 18. Mai, als sie in einer tiefen Bucht im Eise nördlich von Kap Dan dem Lande bis auf 6 oder 7 Meilen nahe kamen. Fußnote: Diese Versuche waren folgende. Erstens, vom 1. bis zum 12. April. Zweitens, vom 8. bis 18. Mai, in Klammern man erblickte Land. Drittens, vom 8. Juni bis 3. Juli. Viertens, vom 20. Juli bis 10. August. Fünftens, vom 26. bis 31. August. Sechstens, vom 11. bis 29. September, Ende der Fußnote. Der letzte Versuch wurde vom 11. bis zum 29. September gemacht. Bei der Kenntnis, die wir jetzt von den Eisverhältnissen an der Küste südlich von Kap Dan haben, muss es merkwürdig erscheinen, dass sie zu so einer späten Jahreszeit nicht landen konnten. Der Grund hiervon war aber, dass sie sich zu weit nach Osten und Norden hin befanden und außerdem mit Stürmen und schlechtem Wetter zu kämpfen hatten. Im Jahre 1833, in Klammern am 28. und 29. Juli, erblickte der französische Marineoffizier Leutnant de Blosseville einen Teil der Ostküste zwischen dem 68. Grad und 69. Grad nördlicher Breite, konnte aber des Eises wegen nicht landen. Infolge von Havarie sah er sich bald nachher gezwungen, nach Island zurückzukehren. Am 5. August zog er abermals aus, seither hat man aber nie wieder von ihm gehört. Fußnote: Da hier nur der südliche Teil der Ostküste Grönlands für uns von Interesse ist, erwähnen wir nicht weiter die verschiedenen Expeditionen, die den nördlichen Teil besucht haben, wie zum Beispiel Scoresby, Sabine und Claverand im Jahre 1822 und 1823, Ende der Fußnote. Im Jahre 1859 kam der amerikanische Oberst Schaffner in dem Barkschiff Wimmen nach Grönland, um zu untersuchen, ob nicht ein Telegrafenkabel von Europa nach Amerika über Grönland gelegt werden könne. Am 10. Oktober ging er von Julian Harp südwärts an Kap Favel vorüber und an der Ostküste entlang, ungefähr bis zu der Höhe des Lindenofjords, in Klammern auf dem 60. Grad, 25 Minuten nördlicher Breite. Er entdeckte, Zitat, auch nicht eine Handbreit Treibeis, Zitat Ende, an der Küste, was sehr wahrscheinlich ist, da sie zu einer so späten Jahreszeit eisfrei zu sein pflegt. Ein Nordsturm, der das Schiff seewärts trieb, hinderte ihn jedoch, an der Küste zu landen. Am 18. Juli 1860 kam McClintock an Bord des Bulldog bei Cap Valeu, in Klammern 60 Grad, 34 Minuten nördlicher Breite, unter die Küste, wurde aber durch Eis am Landen verhindert. Darauf ging er nach der Westküste und später nach Amerika. Auf der Heimreise, nachdem er Julian Harp besucht hatte, näherte er sich der Ostküste Grönlands abermals und kam am 8. Oktober bei Prinz Christians Sund, in Klammern 60 Grad, 2 Minuten nördlicher Breite, dem Lande bis auf eine geografische Meile nahe. Er stieß hier auf sehr wenig Treibeis, in der Nacht aber erhob sich ein heftiger Sturm, der 3 Tage anhielt und den Bulldog in die See zurücktrieb. Im selben Jahr, 1860, am 11. September, kam abermals der Oberst Schaffner, diesmal an Bord des hölzernen Dampfers Fox, unter Leitung des englischen Polarfahrers Kapitän Alan Young bei Kap Bille der Ostküste Grönlands nahe, in Klammern ungefähr auf dem 62. Grad nördlicher Breite. Der Zweck dieser Expedition wie derjenige der eben erwähnten Bulldog-Expedition war die Anstellung von Untersuchungen in Veranlassung der von Oberschaffner projektierten Telegrafenkabellegung über Grönland. Bei Kap Bille fanden sie, wie mir Alan Young mitgeteilt hat, so wenig Eis, dass man mit Leichtigkeit hätte landen können. Man war freilich, wie es scheint, noch 2 Meilen vom Lande entfernt. Am 12. September fanden sie auf dem 61. Grad 54 Minuten nördlicher Breite das Eis bis an das Ufer dicht zusammengestaut. Am 13. September dampften sie, Zitat, gemächlich der Küste zu, bis 3/4 Meilen vom Lande entfernt, Zitat Ende, in der Gegend von Omenasuk. Das Eis lag hier aber zu dicht, als dass sie hätten landen können. Ein dunkler Wasserhimmel in der Nähe von Lindenosfjord ließ indessen Kapitän Young vermuten, dass er möglicherweise einen Ankerplatz unterhalb der Küste finden könne. Als sich gegen Abend ein Sturm erhob, richtete er indessen seinen Kurs seewärts, um sich später der Ostküste Grönlands nicht wieder zu nähern. Im Jahre 1863 wurde mit 2 eisernen Dampfschiffen, Baron Hambrough und Caroline, der Versuch gemacht, für ein englisches Handelshaus, das von der dänischen Regierung die Erlaubnis dazu erhalten hatte, eine Handelskolonie an der Ostküste von Grönland zu gründen. Der Engländer Taylor war der Führer der Expedition. Man verließ Hamburg am 21. August in der Hoffnung, die Küste zu so später Jahreszeit eisfrei zu finden, aber man hatte sich verrechnet. Sie war vollständig von Eis gesperrt, mit Leutnant Wandel als Nächstkommandierendem vom 6. bis zum 10. Juli an der Ostküste von Grönland entlang, vom 69. Grad nördlicher Breite nach Süden zu, bis in die Nähe von Kap Dan. Fußnote: Kapitän A. Morer, die Expedition des Marineschoners Ingolf in der Dänemarkstraße im Jahre 1879. Geografische Zeitschrift, Band 4, Kopenhagen, 1880, Seite 59. Siehe auch über diese Expedition den Artikel Wandels in den Mitteilungen über Grönland, Band 6, 1883. Ende der Fußnote. Man kam in eine tiefe Eisbucht hinein und kam dem Lande beim Ingolfsberge bis auf 4 bis 5 Meilen nahe, konnte aber des Eises wegen nirgends landen. Kapitän Morier hielt es nach dieser Expedition für ganz unmöglich, die Ostküste Grönlands von der Seeseite aus zu erreichen. Bereits 4 Jahre später sollte die Unhaltbarkeit dieser Behauptung bewiesen werden. Im Jahre 1882 war, wie bereits früher erwähnt, der Verfasser mit dem Seehundsfänger Viking auf Fang an der Ostküste von Grönland aus. Wir blieben am 25. Juli zwischen dem 66. Grad und 67. Grad nördlicher Breite im Eise stecken und trieben mehrere Tage gerade auf die Küste zu, bis wir uns am 7. Juli auf dem 66. Grad 50 Minuten nördlicher Breite und dem 32. Grad 35 Minuten westlicher Länge in einer Entfernung von etwa 6 Meilen vom Lande zu befinden glaubten. Später trieben wir langsam in südwestlicher Richtung weiter, bis wir endlich am 17. Juli wieder freikamen. Fußnote: Siehe hierüber, an der Ostküste Grönlands entlang, Geografische Zeitschrift, Band 7, Kopenhagen, 1884, Seite 76 bis 79, ebenfalls in diesem Buche Seite 1. Ende der Fußnote. Im Jahre 1883 machte Nordenskjöld mit dem eisernen Dampfer Sophia 2 Versuche, die Ostküste Grönlands zu erreichen. Am 12. Juni erblickte man zum ersten Mal Land bei Kap Dan, konnte aber des Eises wegen nicht landen, weshalb man abermals einen südlichen Kurs an der Küste entlang nahm. Dieses war indessen bis zum Kap Farvel, das man am 15. Juni passierte, versperrt. Dann besuchte Nordenskjöld die Westküste Grönlands, wo er seine Eiswanderung antrat, von der späterhin in diesem Buche die Rede sein wird. Am 30. August kam er abermals auf der Rückreise am Kap Farvel vorüber. Am 1. September stieß er südlich vom 62. Grad nördlicher Breite auf ein dichtes Treibeisfeld, das sich weit ins Meer hinaus, 25 bis 30 Minuten, Zitat, vom Eisgletscher bei Puisortok erstreckte. Aber südlich von dieser Eiszunge schien das Meer nach dem Lande zu ganz eisfrei zu sein, Zitat Ende. Als man unter Land kam, stieß man dennoch auf einen Eisgürtel, Zitat, dessen Breite nicht mehr als 6 Minuten betrug, Zitat Ende. Nordenskjöld meinte freilich, dass er sich ohne allzu große Schwierigkeiten hätte durchbrechen lassen, aber er versuchte es nicht, da die Küste dort unbewohnt sein sollte. Es scheint, als ob die Eisverhältnisse, die Nordenskjöld hier antraf, die Eiszunge, die sich ins Meer hinaus erstreckte, und der schmale Eisgürtel nach Süden zu an der Küste, auffallend viel Ähnlichkeit mit denjenigen hatten, die wir auf derselben Höhe oder vielmehr ein wenig tiefer zu überwinden hatten. Es scheint, als wenn hier an dieser Stelle, jedenfalls zeitweise, merkwürdige Unregelmäßigkeiten in den Stromverhältnissen herrschen müssen, doch hiervon später mehr. Ein Stück nördlich vom 62. Breitengrad schnitt eine tiefe Bucht nach dem Lande zu in das Eis ein, am Ende derselben hemmte jedoch abermals ein schmaler Eisgürtel ihr Vordringen. Da Nordenskjöld das Land ein wenig nördlicher zu erreichen wünschte, versuchte er nicht weiter hier durch das Eis zu dringen, Zitat, was wohl kaum mit großen Schwierigkeiten verknüpft gewesen wäre, Zitat Ende. Endlich am 4. September sollte es Nordenskjöld gelingen, das auszuführen, was so viele vergebens erstrebt hatten. Er kam mit dem eisernen Schiff Sophia durch verhältnismäßig zerstreut liegendes Eis im Westen von Kap Dan glücklich unter Land und ankerte in einer Bucht, die er König Oskars Hamm, in Klammern Hafen, nannte. Hier ging man an diesem Tage und am folgenden Morgen an Land und machte verschiedenartige wissenschaftliche Einsammlungen und Beobachtungen. Man fand auch zahlreiche, teils ganz frische Spuren von Eingeborenen, sah aber niemand. Und dies ist, nach den Erfahrungen, die wir an der Küste gemacht haben, äußerst merkwürdig, denn man war mitten in einem bewohnten Küstenstrich gelandet. Die Expedition war auch nicht von den Eskimos bemerkt worden, dagegen hatte sie als einziges sichtbares Zeichen ihrer Gegenwart eine leere Bierflasche aus der Karlsberger Brauerei hinterlassen, welche von den Eskimos gefunden und dem Kapitän Holm im darauffolgenden Jahr als ein übernatürlicher Gegenstand vorgezeigt wurde. Besonders schrieben sie der gelblichen Flüssigkeit, von der sich noch ein Tropfen darin befand, göttliche Kräfte zu. Fußnote: Über diese Expedition Näheres später in diesem Kapitel. Ende der Fußnote. Am 5. September, am Tage nach der Ankunft, lichtete die Sophia den Anker wieder und dampfte seewärts, um, wenn möglich, die Küste nördlich von Kap Dan zu erreichen. Dies gelang jedoch nicht, und man sah sich infolge von Kohlenmangel gezwungen, heimzukehren. Im Jahre 1884 waren die Eisverhältnisse in der Dänemarkstraße sehr günstig für eine Landung an der Ostküste von Grönland, und mehrere von den norwegischen Seehundsfängern sind, wie ich aus zuverlässigen Quellen erfahren habe, in der ersten Hälfte des Juli ungefähr auf dem 67. Grad nördlicher Breite der Küste sehr nahe gewesen. Einer von ihnen, Kapitän A. Kräfting vom Stærkodder, fing hart am Lande Klappmützen. Er hätte, Zitat, falls es im Interesse des Schiffes gewesen wäre, Zitat Ende, das Ufer mit Leichtigkeit erreichen können. Den letzten der zahlreichen Versuche, das Treibeis an der Ostküste von Grönland zu durchdringen, kennt der Leser hoffentlich so genau aus der früheren Beschreibung in diesem Buch, dass es überflüssig ist, hier näher darauf einzugehen. Fußnote: Einem isländischen Bericht zufolge sollen einige Fischerfahrzeuge im Jahre 1756 an der Ostküste Grönlands nordwestlich von Vestfirdir auf Island geankert haben. Dies scheint jedoch nicht sehr wahrscheinlich zu sein. In Klammern, siehe hierüber Geographische Zeitschrift Kopenhagen, Band 7, Seite 117 und 176. Dass mehrere von den im Jahre 1777 Verunglückten die Küste erreichten, wird später erwähnt werden. Ende der Fußnote. Außer diesen Versuchen, die Ostküste Grönlands von der Seeseite zu erreichen, muss hier einiger Vorfälle im Treibeise unterhalb dieser Küste Erwähnung geschehen. Umso mehr, als sie in gewisser Weise Vorgänger unserer Beschwerden im Eise sind, obwohl die letzteren im Verhältnis zu dem, was sich auf der früheren Expedition ereignete, ein Kinderspiel zu nennen sind. Das Jahr 1777 hat in der Erinnerung aller derer, die sich mit der arktischen Entdeckungsgeschichte beschäftigen, einen unheimlichen Klang, denn wohl niemals sind die arktischen Regionen Zeugen so grenzenlosen Elends gewesen. Es war dies ein sehr böses Eisjahr an den grönländischen Küsten, und in den Tagen zwischen dem 24. und dem 28. Juni blieben 27 oder 28 Walfischfänger verschiedener Nationalitäten zwischen dem 74. Grad und 75. Grad nördlicher Breite unterhalb der Ostküste im Eise stecken. Fußnote: Diese bestanden wahrscheinlich aus 9 Hamburgern, 8 Engländern, 7 Holländern, 2 Schweden, 1 Bremenser und 1 Dänen. Ende der Fußnote. Fußnote: Hier kam es übrigens häufiger vor, dass Schiffe im Eise stecken blieben, ohne dass es ihnen so schlimm erging wie den Unglücklichen im Jahre 1777. Als Beispiel unter den vielen Fällen mag erwähnt werden, dass im Jahre 1769 4 Schiffe Anfang Juli ungefähr auf dem 76. Grad nördlicher Breite im Eise stecken geblieben und bis zum 16. und 19. November auf den 69. Grad nördlicher Breite hinabgetrieben sein sollen. Alsdann arbeiteten sich 2 aus dem Eise heraus, während über das Schicksal der anderen beiden nichts verlautet. Ende der Fußnote. Ein Teil dieser Schiffe kam im Laufe der folgenden Monate wieder frei, 12 aber blieben im Eise stecken und trieben südwärts an der Küste entlang, wo sie allmählich zwischen den Eisschollen zertrümmert wurden. Fußnote: Hiervon waren wahrscheinlich 6 Holländer und 6 Deutsche, in Klammern Hamburger. Die Mannschaft bestand größtenteils aus Dänen von den Inseln an der Westküste von Jütland und Schleswig sowie aus Holsteinern. Die ersten Schiffbrüche fanden am 19. und 20. August statt. In diesen Tagen wurden 6 Schiffe ungefähr zwischen dem 67. Grad und 68. Grad nördlicher Breite in einer Entfernung von 12 bis 14 Meilen von der Küste zertrümmert. Die übrigen Fahrzeuge trieben in südlicher Richtung weiter an der Küste entlang, die man fast die ganze Zeit hindurch im Auge behielt, gewöhnlich nur 10 Meilen von derselben entfernt. Ende September befand man sich zwischen dem 64. Grad und 65. Grad nördlicher Breite. Das letzte Schiff wurde am 11. Oktober 5 bis 6 Meilen vom Lande entfernt, ungefähr auf dem 61,5 Grad nördlicher Breite zertrümmert. Also gerade vor Anuritok, wo unsere Eisfahrt endete. Die Strecke, die es, seit es zuerst im Juni im Eise stecken blieb, treibend in einem Zeitraum von 107 Tagen zurückgelegt hatte, betrug ungefähr 270 geografische Meilen. Es kommt folglich im Durchschnitt ungefähr 2,5 Meilen auf jeden Tag. Während der letzten Zeit dieser Eisfahrt war die Geschwindigkeit freilich bedeutend größer gewesen als zu Anfang. Bis zum 20. August muss sie hiernach durchschnittlich ungefähr 2 Meilen, von dieser Zeit bis Ende September ungefähr 2,5 Meilen, dann aber 4 Meilen betragen haben. Die Besatzung der verunglückten Schiffe pflegte sich, auf die noch nicht gesunkenen zu retten. Viele nahmen auch ihre Zuflucht zu dem Eise und hielten sich darauf auf. Fußnote: 2 Schiffsbesatzungen retteten sich auf 2 Schiffe, die später glücklich aus dem Eise herauskamen. Ende der Fußnote. Unter immer zunehmendem Elend ging es südwärts und viele der Leute starben allmählich. Einige ertranken, andere erfroren. Die meisten aber verhungerten, da in der Regel nur wenig Proviant von den sinkenden Schiffen geborgen wurde. Es war schon von vornherein knapp genug damit bestellt. Auf dem letzten Schiffe hatten sich allmählich 286 Menschen angesammelt und zuletzt wurde die Not sehr groß. Die tägliche Ration bestand schließlich nur noch aus 10 Esslöffeln voll Erbsen oder Grütze pro Mann. Anfang Oktober machten 12 Mann von diesem Schiff aus den Versuch, über das Eis an Land zu gehen, in Klammern ungefähr auf dem 63. Grad nördlicher Breite. Sie erreichten auch eine Insel. Als sie aber von hier aus nicht auf das Festland gelangen konnten, kehrten sie wieder auf das Schiff zurück. Dies sind also die ersten Male in neuerer Zeit, dass es unseres Wissens gelungen ist, die Ostküste Grönlands von der See aus zu erreichen. Fußnote: Von einer Abteilung von 160 Mann, die schon am 30. September auf dem 64. Grad nördlicher Breite ihre Zuflucht zum Eise und zu den Böten nehmen mussten, sondern ungefähr 24 Mann etwa auf dem 63. Grad nördlicher Breite den Versuch gemacht haben, die Ostküste Grönlands zu erreichen. Man hat aber später nie wieder von ihnen gehört. Ende der Fußnote. Nach dem Schiffbruch hielt die Mehrzahl sich einige Tage beieinander auf dem Eise auf. Als sie indessen einsahen, dass es, falls sie in einer solchen Anzahl an bewohnte Städten gelangten, unmöglich sein würde, für so viele Nahrung zu schaffen, teilten sie sich in mehrere Gruppen, von denen die eine das Land in nördlicher Richtung zu erreichen suchte, während eine andere, größere Gruppe die Küste verließ, um quer durch das Land bis zur Westküste zu gelangen. Von diesen allen hat man jedoch später nie wieder gehört. Eine dritte Gruppe von ungefähr 50 Mann ging südwärts an der Küste entlang und traf nördlich von Kap Farvel, wahrscheinlich bei Aluk, auf Eskimos, die sie freundlich aufnahmen, sie mit Proviant versahen und ihnen ihr Frauenboot überließen, in welchem sie später die dänischen Kolonien an der Westküste erreichten. Eine vierte Gruppe, ebenfalls aus ungefähr 50 Mann bestehend, suchte nicht an der Ostküste zu landen, sondern trieb mit dem Eise um Kap Farvel herum, um nach vielen Leiden und zahlreichen Verlusten an Menschenleben an der Westküste zu landen, teils bei Frederikshaab, teils in der Nähe von Gotthaab. Von den übrigen Besatzungen, die sich nicht an Bord des zuletzt gescheiterten Schiffes befunden hatten, trieben verschiedene kleinere Abteilungen mit dem Eise bis Kap Farvel und gelangten in ihren Böten bis zu den Kolonien an der Westküste, die Mehrzahl im Oktober oder November. Die merkwürdigste von diesen Gruppen bestand aus 6 Mann mit 2 Böten, die nördlich von Gotthaab landeten. Diese 6 Mann hatten die beiden Böte und fast den ganzen Proviant ihres Schiffes gerettet, und statt sich wie ihre Kameraden auf ein anderes Schiff zu flüchten, blieben sie auf dem Eise. Später gingen sie in See, ruderten und segelten am Eise entlang, um Kap Farvel herum und weiter, bis sie endlich nach vielen Leiden eine kleine Klippe nördlich von Gotthaab, ungefähr eine halbe Meile vom Festland entfernt, erreichten. Sie wussten nicht, wo sie sich befanden, beschlossen aber, hier zu überwintern. Sie lebten von dem geborgenen Proviant und erbauten sich aus Ruderstangen und Segeln eine Hütte, in der sie infolge von Kälte und Wassermangel große Qualen erlitten. Das Schlimmste war aber doch der Umstand, dass die Wellen bei Sturm über die Klippe hinwegschlugen und sie stets darauf gefasst sein mussten, zu ertrinken. Endlich, Ende März, fanden einige Grönländer die Unglücklichen und zeigten ihnen den Weg nach Gotthaab. Diese 6 Mann müssen eine Entfernung von ungefähr 175 geografische Meilen, teils auf dem Eise, teils im offenen Boot, zurückgelegt haben. Ende von Abschnitt 23, gelesen von Jessi, Dessau-Roßlau, im November 2024.